Wer bist du? Wer bist du? Frage dein Gewissen. Wer bist du? Frage dein Gewissen. Da wirst du sonder Heuchelein, ob du, ob Mensch, falsch oder treu, falsch oder treu, dein rechtes Urteil hören müssen. Dein rechtes Urteil, dein rechtes Urteil hören müssen. Wer bist du? Wer bist du? Frage das Gesetz. Wer bist du? Frage das Gesetz. Das wird dir sagen, wer du bist. Frage das Gesetz, das wird dir sagen, wer du bist. Das wird dir sagen, wer du bist. Das wird dir sagen, wer du bist. Das wird dir sagen, wer du bist. Und ein Kind des Zorns in Satans Netze, ein Kind des Zorns in Satans Netze. Ein falscher heulerischer Christ. Ein Kind des Zorns in Satans Netze, ein falscher.